Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik-Heimspiel. Heute mit Jesu. Thank you. te scerri mai delle radici cadieni, rispetti buru guide degli paesi lontani, se non te scerri mai dei tuoi dei castaieni, dai più valore alla cultura cadieni. Siamo salentini dell'umuno cittadini, radicati all'ime sapi gulli greci e bizantini, uniti in ciascuno stile o c'è gulli giamaicani. Dimmi di te due dei castagnieri. Jetzt, dein DJ set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Jesu. Se non te scegli mai dei tuoi dei castaieni, dai più valore alla cultura cadieni. Siamo salentini dell'umuno cittadini, radicati all'ime sapi gulli greci e bizantini, uniti in ciascuno stile o c'è gulli giamaicani. Dimmi di te due dei castaieni. Mai le tue dei castaieni, dai più valore alla cultura. Radio. Heute mit Jesu. Sputnik Heimspiel. checking my emails, going through my messages, trying to do all this. I thought we had some type of relationship going on here, some type of trust. Thank you. 1 Set gehört. Gehört. Komm ins Radio mit deiner Kunst. Sputnik Heimspiel. We'll be right back. Vorbei sein, bevor trenne ich noch das Meer. Im Rotwein und Weiß, steh mit dem Kopf an der Wand. Von Lichtern geblendet, doch bin eine Legende. Zahl alle Getränke, verballer die Rente. Finde kein Ende von Level zu Level, von Tempel zu Tempel. Nein, es sind keine Tattoos, das sind alles nur Stempel. Alle meine Freunde weg, haben sich verpisst. Der Einzige, der hier noch Action macht, bin ich. Den Absprung nicht schaffen, da gibt's keinen besseren als mich. Der Letzte macht das Licht. 3:03 und 808 rufen zum Gebet. Mein Gott, rück wieder mal auf Play. Kann jetzt noch nicht gehen, bleib für immer hier. 3:03 und 808 rufen zum Gebet. Mein Gott, rück wieder mal auf Play. Kann jetzt noch nicht gehen, bleib für immer hier. Häng fest im Paradise Dealing. Yeah, yeah, yeah. Tequila ist golden, unter lilanen Wolken. Denk nicht an Schlangen von gestern, weil Schlangen sich heute. Vorbei an den Schlangen von Leuten, bin immer zu Gast bei Freunden. Sag, welchen Tag haben wir heute? Ist es der 8. Club oder der 9.? Hab noch so viel Energie, schieß nach oben, Ribéry. Aus meinen Augen tropft die Euphorie, geh vor den Boxen auf die Knie. Gott ist der DJ, für ihn werde ich 3 Tage wach sein. Nein, die bekomm ich nicht raus hier, muss schon zu 7 oder 8 sein. Barkeeper kratzen die Reste von dem Tisch. Der Einzige, der hier noch Action macht, bin ich. Den Absprung nicht schaffen, da gibt's keinen besseren als mich. Der Letzte macht das Licht. 303 und 808 rufen zum Gebet. Mein Gott, rück wieder mal auf Play. Kann jetzt noch nicht gehen, bleib für immer hier. 303 und 808 rufen zum Gebet. Mein Gott, rück wieder mal auf Play. Kann jetzt noch nicht gehen, bleib für immer hier. Häng fest im Paradise Dealing.